Okay, this is part three. Das ist Teil zwei. Living in the full spectrum of God. In dem vollen Spektrum Gottes zu leben. Not judging. Und nicht zu richten. Okay, I'll give you a few thoughts from last week, real quick. Ich möchte ein paar Gedanken wiederholen von letzter Woche. The greatest hindrance for breakthrough is judging. Das größte Hindernis für Durchbrüche ist das Richten. Those who judge will not be part of the awakening. Die richten, werden keinen Anteil haben an der Erweckung. And let's speak of the awakening as though it is. Und lass uns das aussprechen, dass diese Erweckung bereits da ist. Romans 4, it says, speak of things that are not as though they are. Römer 4, sprich von den Dingen, die noch nicht so sind, als wenn sie es bereits wären. In order for us to fulfill God's purpose for our life, um Gottes Zweck für unser Leben zu erfüllen, we need to glean and learn from others. Müssen wir von anderen einfach Dinge beziehen und von ihnen lernen. We can't learn from someone we've judged. Wir können nicht von jemandem lernen, den wir gerichtet haben. If our church stands for anything, let it be that we are determined by the grace of God not to judge. Wenn unsere Gemeinde für irgendetwas steht, dann lass es dies sein, dass wir darin festgelegt sind, nicht zu richten. When we judge, we usurp the authority of God. Wenn wir richten, dann nehmen wir uns widerrechtlich die Autorität Gottes. To stop judging is a process often. Aufzuhören mit dem Richten ist oftmals ein Prozess. I forgive you by faith. Im Glauben vergebe ich dir. I am forgiving you as I think about you again. Und immer wieder vergebe ich dir, wenn ich an dich denke. And I have forgiven you. Und schließlich habe ich dir vergeben. When I can think about you. Wenn ich an dich denken kann. And something good happening to you. Und dir geschieht etwas Gutes. And I'm genuinely happy. Und ich bin ganz ehrlich glücklich darüber. That's when you know your forgiveness is complete. Und dann weißt du, dass die Vergebung einfach komplett ist. And some of us are working through this. Und einige von uns, wir sind dabei, diesen Prozess einfach durchzumachen. We're just on the first, we're just taking a step of faith and saying, God, I forgive them. Und wir nehmen diesen Schritt im Glauben und sagen, Gott, ich vergebe ihnen. Just don't want to think about them, but I forgive them. Gar nicht an sie denken, aber doch, ich vergebe ihnen. Then they come to mind and we keep forgiving. Und dann kommt es wieder in Erinnerung und wir fahren fort darin, sie zu vergeben. Eventually the healing will be complete. Und schließlich wird die Heilung vollständig sein. And you can hear that they got a brand new car as a gift. Und du kannst hören, dass sie ein ganz neues Auto haben als Geschenk. And you're really, really happy for them. Und du freust dich für sie. Okay, a few more things. Noch ein paar Punkte. Okay. For some of us, the only way to stop judging is to assume that we do it all the time. Für einige von uns ist die einzige Möglichkeit, aufzuhören mit dem Richten, die anzunehmen, dass wir es eigentlich immer machen. If we are not sure whether we've judged, wenn du dir nicht sicher bist, ob du da gerichtet hast, we most probably have. Wahrscheinlich haben wir das. Assume that you judge rather than assume that you are not judging. Nimm das an, eher, dass du da richtest, als dass du annimmst, dass du doch nicht richten würdest. The most difficult thing you'll ever do, probably. Das Schwierigste, was du da je tun wirst, sehr wahrscheinlich. I talked to people this morning, same thing, they agreed. Ich habe heute früh mit Leuten gesprochen und sie haben darin übereingestimmt. The most difficult thing you'll ever do, probably, is. Das Schwierigste, was man je tun kann, ist. To not judge someone who has judged you. Jemanden nicht zu richten, der dich gerichtet hat. We were here like 5 years. Vor fünf like 20, Jahren. 20 years ago or so. Oder war vielleicht 20 Jahren. And I heard from somebody that another pastor had publicly said that our church was a bad church. Ich habe von einem anderen Pastor gehört, dass no, er from someone else, von jemand anderem gehört, that a pastor had said, dass ein anderer Pastor gesagt hat, from his pulpit, von der Kanzel, to his church, zur Gemeinde. And he named our church. Und er hat unsere Gemeinde erwähnt. And he said we were a bad church. Und er hat gesagt, ja, das ist eine schlimme Gemeinde, das ist eine schlechte Gemeinde. So I called him up. Hab ihn angerufen. Hi. Hallo. I don't mean to bother you. Also ich möchte da jetzt nicht stören. And I'm sure I'm probably wrong. Und sicherlich bin ich da verkehrt. But I heard, aber irgendwie ist mir zu Ohren gekommen, this about me and my church. Dass du das über mich und meine Gemeinde gesagt hast. He said, no, you're not wrong, I said it. Na, da bist du nicht verkehrt. Das habe ich gesagt. I said, why? Warum? You don't even know me. Du kennst mich gar nicht. Ah, it's things I've heard. Naja, das sind Dinge, die ich gehört habe. Thank you. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Every time I saw that person somewhere. Jedes Mal, wenn ich diese Person irgendwie getroffen habe, he got uglier and uglier to me. Ist für mich immer hässlicher geworden, immer hässlicher. I hated the shape of his nose. Ich habe die Form seiner Nase his gehasst, ears, his die eyes, Ohren, his die Augen, lips, die Lippen, his eyebrows. Die Augenbrauen. I hated the way he walked and talked. Die Art und Weise, wie er geht, wie er spricht. I hated everything about this person. Ich habe alles an dieser Person gehasst. I couldn't stand him. Ich konnte es einfach nicht ertragen. I judged the one who had judged me. Ich habe die Person gerichtet, die mich gerichtet hat. And I had a very difficult time saying, Father, forgive him, for he knows not what he does. Und es war sehr schwer für mich zu sagen, Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. The strange thing, aber das Seltsame ist, is that eventually we became best friends. Dass wir schließlich beste Freunde wurden. And it's amazing how the devil gets in there to destroy unity. Es ist einfach erstaunlich, wie der Teufel da hineinkommen kann, um die Einheit zu zerstören. We were so close that we met as my wife and I and his wife and him every 6 weeks we met for a number of years. Die Beziehung ist dann so eng geworden, dass wir uns für eine Reihe von Jahren einfach alle 6 Wochen getroffen haben und einen Hauskreis hatten. But I judged the one who judged me. Aber zunächst hatte ich den, der mich gerichtet hat, selbst auch gerichtet. Okay. I want to examine my heart and write down in my journal all those I've had a conflict with. Ich möchte einfach mein Herz prüfen und in meinem Journal all die Leute aufschreiben, mit denen ich in meinem Leben irgendwo einen Konflikt hatte. And ask the Lord, did I judge these people? Und den Herrn fragen, habe ich diese Leute gerichtet? And I'll ask myself 3 questions. Und ich stelle mir da 3 Fragen. Is there anyone that I am just waiting for something bad to happen to? Gibt es da irgendjemanden, wo ich nur darauf warte, dass denen etwas Schlimmes passiert? Yeah, they'll see. They'll die werden es schon kriegen, die werden sehen. They'll see. Ja, die werden schon sehen. Oh. Aha! Oh. Did you hear about so-and-so? Hast du das gehört? They're in the hospital. Im Spital. They are? Ja. How bad is it? Na, wie schlimm ist es denn? It's really bad. Wirklich schlimm. Really? Wirklich. It's that bad? Ja, so schlimm. Well, well, well. Oh, okay. I'll have to pray for them. Ich glaube, ich muss mich beten. Second thing. Das zweite. Is there anyone that if something good happened to them, you would not rejoice? Gibt es da eine Person, wenn diese Person etwas Gutes geschehen würde, dass du dich dann nicht freust? You're still judging. Immer noch richten. Number 3. Nummer 3. Is there anyone that you refuse to ask God to bless? Gibt es da irgendeine Person, wo du es einfach ablehnst, Gott zu bitten, dass er die Person segnen möge? You're still judging. Dann bist du immer noch am Richten. Ask yourself, go through people that you've had conflict with and ask yourself if any of these apply. Geh einfach durch die Menschen, mit denen du Konflikte hast, und frag dich vor Gott, ob das irgendwie anzuwenden ist. Because when we judge, denn wenn wir richten, we severely hinder, dann sind wir also ganz ernsthaft dabei, etwas zu verhindern. If not completely neutralize what God wants to do in our lives. Wir verhindern, oder wenn nicht das praktisch, dann tun wir komplett sogar neutralisieren, was Gott in unserem Leben tun möchte. Last week was the Super Bowl. Letzte Woche war Super Bowl. And my second best team played in the Super Bowl. Und mein zweitliebstes Team spielte in der Super Bowl. New York Giants. Die New York Giants. Because I'm from the New York area. Weil ich komme aus der Nähe von New York. And they played the team that I don't like the most. Und sie haben gegen das Spiel, Team gespielt, was ich am wenigsten mag. And I don't like this team because they cheated in the Super Bowl about 7 years ago. Ich mag dieses Team nicht, weil sie vor 7 Jahren in der Super Bowl einfach betrogen haben, geschummelt. And they beat my favorite team. Und sie haben mein Lieblingsteam geschlagen. And when I found that they had cheated, aber als ich herausgefunden hatte, dass sie da betrogen hatten. Every time I watched them play, I wished they would lose. Jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, dass sie spielen, habe ich mir gewünscht, dass sie verlieren. And after I preached the message last week, aber nachdem ich letzte Woche diese Botschaft gepredigt hatte, I was praying, God, is there anyone that I judge yet? Habe ich einfach gefragt, Gott, gibt es irgendjemanden, den ich so richte? Listen to this. Schau mal. Is there anyone you're waiting for something bad to happen to? Gibt es da irgendjemanden, wo ich nur darauf warte, dass etwas Schlimmes denen passiert? Yes, this team. Ja, das I Team. Hope they lose every game of their season. Ich hoffe, dass sie jedes Spiel in ihrer Saison einfach verlieren. Is there anyone that if something good happened to them, you would not rejoice? Gibt es irgendjemanden, wo, wenn der Person etwas Gutes passiert, du dich nicht drüber freust? Yes, this team. Ja, dieses Team. If they win, I'm sad. Wenn sie gewinnen, dann macht mich das traurig. Is there anyone you refuse to ask God to bless? Gibt es irgendjemand, wo du es einfach ablehnst, Gott zu bitten, dass yes, die Person gesegnet ist? This team. Ja, dieses Team. And so I got on my knees in the afternoon and I prayed that God would forgive me. Ich habe mich einfach auf die Knie begeben und habe Gott gebeten, dass er mir vergeben möge. For the sin of judging. Diese Sünde des Richtens. Then I watched the Super Bowl. Und dann habe ich den Super Bowl mir and angeschaut. When I saw their faces, the coach, habe ich ihre Gesichter gesehen. The quarterback. Den Trainer. I'm telling you before God, I was different. Den Quarterback. Und ich kann dir vor Gott sagen, das war für mich ganz God anders. Gave me such love. I started praying for their salvations. Gott hat mir diese Liebe gegeben, dass ich gebetet habe für ihre Errettung. For their wellness. Für ihr Wohlergehen. And here was the miracle. Und hier kommt das Wunder. When they lost in the last minute. Und als sie dann verloren hatten im letzten Moment. To my second favorite team. Gegenüber meinem zweitliebsten Team. I felt bad for them. Da habe ich Mitgefühl really mit ihnen gehabt. Did. I felt bad for them. Da habe ich wirklich Mitgefühl mit ihnen and gehabt. That to me was such a victory in my life. Und das war so ein Sieg in meinem Because Leben. Because I went yeah. Yeah. Habe ich immer gedacht, so, you deserve yeah, it. Yeah. Yeah. Yeah. Eat dirt. Ja. Friss den Dreck, friss ihn. But I didn't. And I've been praying for them ever since. Und seitdem bete ich für sie. It was just something I was, you know, it's interesting how we can judge and not even know we're judging. Es ist interessant, wie wir da richten können und es nicht mal bemerken. The log in the eye is judging. Der Balken im Auge ist das Richten. You can't help someone if you're judging. Du kannst jemandem nicht helfen, wenn du da selbst am Richten bist. Our greatest demonstration of hypocrisy unser größter Erweis unserer Heuchelei is to judge. Ist einfach unser Richten. Because no one is without sin. Denn niemand ist ohne Sünde. And because we are refusing to see that person as we want God to see us. Und weil wir es ja ablehnen, die Personen so zu sehen, wie wir ja wollen, dass Gott uns sehen soll. So, we examine the what. Wir untersuchen das was. We examine the how. Wir untersuchen das wie. We leave the why. Aber wir überlassen Gott das warum. Now we may ask someone why. Vielleicht mögen wir auch jemanden fragen. Na, warum? Haven't seen you in a while, but your life is kind of different now. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Dein Leben hat sich irgendwie ein bisschen verändert. May I ask why? Darf ich die Frage stellen? If you warum? Do that. Wenn du das machst. And you've already judged them. Aber du hast sie bereits schon im Vorhinein gerichtet. You're just going to judge them all the more. Und wirst sie doch umso mehr dann richten. Now listen to a true story. Hört einmal zu, eine wahre Geschichte. Only my wife and I know this. Nur meine Frau und ich wussten das. A girl was in our church. Eine junge Frau, die in der Gemeinde she war. She wasn't around for a while. Für eine ganze Zeit war sie nicht da. She came back pregnant. Plötzlich kam sie wieder her und sie war schwanger. The first people who talked to her, die ersten Leute, die mit ihr gesprochen haben, judged her. Haben sie gerichtet. They said critical words, kritische Worte. They didn't have friendly expressions, haben sich ihr gegenüber nicht freundlich gegeben. They purposely made her feel like dreck. Sie haben sie mit Absicht einfach sich wie ein Stück Dreck fühlen lassen. She came back months later, einen Monat später kam sie wieder. She had a child. Sie hatte ein Kind. It was the same thing. Und es war das Gleiche. Only my wife and I know. Nur meine Frau und ich wussten, why that girl was pregnant. Warum diese Frau schwanger war. And it was because she was raped. Das war, weil sie vergewaltigt worden war. She was raped. Sie ist vergewaltigt and worden. And she got pregnant because she was raped. Sie war schwanger, weil sie vergewaltigt wurde. She came to our church to be comforted, to be encouraged, to be loved. Sie kam in unsere Gemeinde, um Trost zu erhalten, ermutigt zu werden, Liebe zu empfangen. She got the opposite. Sie hat genau das Gegenteil bekommen. Well have just gone to the bar. Sie hätte stattdessen einfach in die Bar gehen können. And gotten more comfort. Dort hätte sie mehr Trost erfahren. Judge not. Richtet nicht. Judge not. Bitte richtet that's such nicht. A sad story, isn't it? So eine traurige Geschichte. But we judge because we're so. Wir richten, weil wir so. We're so sinful. So voll Sünde sind. We are more sinful and wicked than we would ever dare believe. Wir sind sehr mehr also sündiger und bösartiger als wir uns das je vorzustellen wagen. And judging is just the worst sin we can commit. Und das Richten ist einfach die schlimmste Sünde, die wir nur begehen können. You compare it to homosexuality. Du vergleichst es mit Homosexualität. Immorality. Unmoral. Unzucht, drunkenness. Betrunkenheit. Theft. Diebstahl. And a judgmental person. Und wenn du es vergleichst mit einer richtenden Person. And God will say. Und Gott wird sagen. Speck, speck, speck, speck, and you are a log. Du hast ein kleiner Splitter, ein kleiner Splitter, ein kleiner Splitter, ein kleiner Splitter, und du hast einen Judging Balken. Is the worst. Das Richten ist das Schlimmste. And the sad thing is, it's so strong in the church. Und es ist so traurig, dass es sich so stark in der Gemeinde zeigt. And I absolutely believe. Und ich glaube absolut. That this is why the church is so neutralized in the world. Und dass das der Grund ist, warum die Gemeinde so neutralisiert ist. I mean, come on, the Christ came. Der Christus, er ist doch gekommen. He came. Er ist gekommen. God came to earth. Gott kam hier auf die Erde. And he released the Holy Spirit in his power. Und er hat den Heiligen Geist freigesetzt mit seiner Macht. So that we could experience his kingdom. Auf dass wir sein Königreich erleben können. The church is so weak. Und doch ist die Gemeinde so schwach. Why? Warum? I believe it's because we judge. Ich glaube, dass das deswegen ist, weil wir richten. Okay. Two reasons why we judge. James chapter 4 verses 1 and 2. Zwei Gründe, warum wir richten. Jakobus Kapitel 4 Verse 1 und 2. Because we're jealous. Weil wir eifersüchtig or sind. Because we have selfish ambition. Oder weil wir da eigensinnige Ambitionen hegen. We're jealous. Wir sind eifersüchtig. Think of the older brother and the prodigal son. Denk wir einmal an den älteren Bruder und den verlorenen Sohn. He's coming out of the field. He's worked all day. Und da kommt er so aus dem Feld, hat den ganzen Tag gearbeitet. He hears music. Er hört Musik. Thinks what? Was ist hier los? It's Wednesday. Am Mittwoch. What music on Wednesday? Mittwochabend Musik? What's going on? Was ist da los? Hey, come here, servant. Hey, Diener. What's going on? Was ist da los? Oh, you haven't heard? Oh, du hast nicht gehört? Your brother's back. Dein Bruder ist wieder da. What? Was? Your younger brother's home. Dein jüngerer Bruder ist wieder zu Hause. And your father killed the fatted calf. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. He's throwing the biggest party I've ever seen. Er hat die größte Party geschmissen, die ich je gesehen habe. Are you kidding me? Machst du Späße? He wouldn't even go in. Er würde nicht einmal reingehen. They told the father, your older son is outside. He won't even come in. Sie sagten es dem Vater, dein älterer Sohn, er ist draußen. Er mag nicht einmal reinkommen. Father goes outside, says, what's the problem? Der Vater geht raus, sagt, mein Sohn, was ist dein Problem? What's the problem? Du fragst mich, was mein Problem ist? I have worked my whole life. Ich habe mein ganzes Leben mit Arbeit verbracht. To the bone. Bis auf die Knochen. In those fields, I've never taken a thing from you. Da draußen auf dem Feld, ich habe nie was von dir genommen. My younger brother. Der jüngere Bruder. Takes all the inheritance. Er nimmt sich das ganze Erbe. And he goes and spends his life with whores. Und weg ist er und verbringt sein ganzes Leben mit den Huren. Then he comes back. Und dann kommt er einfach wieder. And you throw a party. Und du machst ihm eine Party. And then you ask me. Und dann fragst du mich. What's my problem? Wo vielleicht mein Problem liegen könnte. I don't have a problem. Nein, ich habe überhaupt kein Problem. I don't have a problem. Nein, ich habe kein Problem. Just give me a gun. I don't have a problem. Gib mir, ja, ich habe kein Problem, gar kein. What is this? Was ist das hier? Let's slow down for a moment. Kommen wir mal ein bisschen runter. How did he know his brother was with whores? Wie konnte er wissen, dass sein Bruder da einfach die Zeit mit Huren verbracht hat? Story didn't say that. Das steht nicht in der Geschichte. It just said riotous living. Es steht nur, dass er ein wildes Leben gelebt hat. Maybe it included that, maybe it didn't. Vielleicht hat es das eingeschlossen, vielleicht auch nicht. Maybe he just spent the whole time in the casino. Vielleicht hat er die ganze Zeit im Casino verbracht. And lost everything. Und alles da verloren. Drinking coffee the whole time. Und hat die ganze Zeit nur Kaffee getrunken. Who knows? Wer weiß? How did the brother know this? Wie konnte der Bruder das wissen? He didn't. He just judged his brother. Er hat einfach seinen Bruder gerichtet. And you just wonder why that thought was in his mind. Und man fragt sich, warum dieser Gedanke einfach bei ihm im Sinn war. My brother was with the whores. Mein Bruder, er hat die Zeit nur mit den Huren verbracht. Probably 200, 300. Also 300-400 wahrscheinlich. You just have to wonder if that's what the older brother was dreaming about. Aber man fragt sich, ob das vielleicht genau das war, wovon der ältere Bruder nur so geträumt hat. Was he really just jealous of his younger brother? War wirklich einfach nur eifersüchtig auf seinen jüngeren Bruder? Because his younger brother just had the courage to do what he really wanted to do. Weil der jüngere Bruder den Mut hatte, einfach das zu tun, was er tun wollte. But the older brother didn't. Der ältere Bruder tat es nicht. He just wanted to stay the conservative person. Er wollte einfach diese konservative Person sein. Who wanted all of his father's goods. Der einfach nur all die Güter seines Vaters haben wollte. But just went a different way. Und das ging anders. He just had a different way of getting it. Er hatte einfach eine andere Art und Weise, das zu bekommen in But seinen he Augen. Never understood the father's heart. Er hat nie das Herz des Vaters verstanden. Now watch this. Schaut mal zu. I've never really had a problem since I got saved. Ich hatte eigentlich nie wirklich ein echtes Problem, als ich gerettet wurde. With judging younger brothers. Damit jüngere Brüder zu richten. I was a younger brother. Weil ich war ein jüngerer Bruder. And when I got saved, als ich aber gerettet wurde, I have compassion on other younger brothers. Und da hatte ich einfach ein Mitleid auch mit anderen jüngeren Brüdern. I remember this couple came. Ich kann mich daran erinnern, da gab es ein Ehepaar. Said we want to, can we meet with you? Wir sagten, können wir uns treffen? They were not married. Sie waren nicht verheiratet. We sat across the table. Wir saßen da zusammen da am Tisch. I said, what can I do for you? Was kann ich für euch tun? They said, we want to repent. Wir wollen Buße tun. We know you're going to be upset, disappointed. Ja, wir wissen, Pax, du wirst da ziemlich dich aufregen drüber und enttäuscht sein. But we've been sleeping together. Aber wir schlafen zusammen. They bowed their heads down in shame. Sie haben ihre Köpfe gebeugt in Scham. And then the girl said, dann sagte das Mädchen with a broken voice, mit einer sehr gebrochenen Stimme, two sinners. Zwei Sünder. And I said, no. Und sagte, nein, das stimmt nicht. Three. Drei. I have a problem with younger brothers. Ich habe kein Problem mit jüngeren Brüdern. But I've always, always, always had a problem with older brothers. Aber ich hatte immer, immer, immer Probleme mit den älteren Brüdern. I hate older brothers. Ich hasse ältere Brüder. I judge older brothers. Ich richte ältere Brüder. When I see an older brother judging a younger brother, I want to beat up the older brother. Wenn ich den älteren Bruder sehe, wie er da den jüngeren Bruder richtet, dann möchte ich ihm einer geben. And it took me years to realize that I was judging the one who was judging. Ah, das hat mir Jahre gebraucht, Parker, dass ich dann erkannt habe, dass ich den gerichtet habe, der andere richtete. And that the father did not judge the older brother either. Und zu erkennen, dass der Vater den älteren Bruder auch nicht richtete. We have a lot to grow. Und wir müssen noch sehr viel Wachstum erleben. Now, I want to read you some thoughts. Ich möchte ein paar Gedanken lesen. Some new ones. Neue When Gedanken. We judge someone, wenn wir jemanden richten, we are saying that God has completely, utterly and eternally rejected them. Dann drücken wir damit aus, dass Gott sie vollkommen und zum aufs Äußerste und zwar ewig And we disqualify ourselves as a vessel of mercy and grace toward that person. Und damit disqualifizieren wir uns selbst als ein Gefäß der Barmherzigkeit und Gnade ihnen gegenüber. So God has to look for someone else. Also muss Gott nach jemand anderen Ausschau halten. Now here's my main principle. Hier kommt mein Hauptprinzip. There is no other Christian discipline. Es gibt keine andere christliche Disziplin or exercise oder Übung, that I can do, die, in der ich mich da üben kann, that will bring quicker, die schneller and more powerful und mächtiger and long-lasting blessing und länger andauernden Segen bringt into our lives, in unsere Leben, than to repent of judging. Als eben dies, vom Richten Buße zu tun. Did you get that? Habt ihr das mitbekommen? There's nothing else you will ever do in your life, I'm convinced. Ich bin davon überzeugt, dass es da nichts gibt, was du irgendwie in deinem Leben tun könntest. That will bring a quicker, das einfach schneller, more powerful, mächtiger, long-lasting effect und eine andauerndere Wirkung bringt into our personal lives and the church, in unserem persönlichen Leben und auch in der Gemeinde and the city and the country and the world und in der Stadt, in dem Land und in der ganzen Welt. Than to repent of judging. Als einfach Buße zu tun vom Richten. And let me read you a story. Lass mich euch eine Geschichte vorlesen. I got this week. Und ich habe das diese Woche bekommen. Dear Pastor Rob. Lieber Pastor Rob. During the last months, I have often had this strange thought. Während der letzten Monate hatte ich oftmals so einen seltsamen Gedanken. Of what I would do if I suddenly had a lot of money. Was ich da tun würde, wenn ich plötzlich so viel Geld hätte. I thought about several people that I would love to bless. Ich habe gedacht an eine ganze Reihe von Leuten, wo ich es lieben würde, ihnen damit zu segnen. And then about blessing our church as well. Und auch die Möglichkeit, einfach die Gemeinde zu segnen. And our missions work in Liberia and so on. Unser Missionswerk in Liberia und all diese Dinge. But most of all, aber am meisten, I really wanted so much to pay off all my debts. Wollte ich so sehr einfach alle meine Schulden abzahlen. And that included the mortgage on the house. Und das hat sogar die Hypothek des Hauses eingeschlossen. These debts, which were many. Und diese Schulden, die einfach eine ganze Menge waren. Under which most people would simply break down. Unter denen die meisten Leute einfach zusammenklappen würden. As I was often dreaming like this, I started asking myself. Als ich oftmals davon geträumt hatte, da habe ich angefangen, da mir diese Frage zu stellen. If I would actually be faithful, if the Lord would somehow bless me with a lot of money. Ob ich da tatsächlich dann treu bleiben würde, wenn Gott mich mit einer großen Summe an Geld segnen würde. To do all these things. Um all diese Dinge da tun zu können. To be honest, I was only dreaming. Um ehrlich zu sein, ich habe da nur von geträumt. But of course I was praying that God would help me. Natürlich habe ich auch gebetet, dass Gott mir helfen möge. But I don't actually remember praying specifically for him to give me a lot of money. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da so ganz spezifisch darum gebeten hätte, mir einfach eine Menge Geld zu geben. All I can say is, alles, was ich da sagen kann, ist, I made a promise to the Lord and to myself, ich habe da ein Versprechen abgelegt gegenüber dem Herrn und auch mir selbst. That from now on I would tithe, no matter how much or how little money I earned. Dass ich von nun an einfach den Zehnten geben würde, egal wie viel oder wie wenig ich verdiene. So here is the point. Und hier kommt der Punkt. Through the last two messages on judging, durch die letzten beiden Botschaften über das Richten, January 29th and February 5th, am Januar den 29. und Februar den 5. God deeply touched my heart about my unforgiving heart and my self-righteous judgmental spirit. Hat Gott einfach ganz tief in mein Herz gereicht, hat mich berührt über mein Herz, was nichts vergeben mag, und diesen richtenden Geist, den ich habe. And self-righteousness. Und diese Selbstgerechtigkeit. It is like you have often said, Pastor Rob. Das ist so, wie du oftmals schon gesagt hast. That the Holy Spirit wants to cut our legs out from under us. Dass der Heilige Geist einfach unter uns die Beine wegziehen möchte. Then suddenly I understood. Plötzlich habe ich dann verstanden. That I really needed to do the very opposite of what I had been doing. Dass ich wirklich genau das Gegenteil machen musste von dem, was ich da tat. And that was, I needed to forgive. Und das war genau eben das, dass ich vergeben musste. And not to judge anymore. Und nicht mehr richten durfte. I also needed to be merciful. Und ich musste auch barmherzig sein. And not to be self-righteous anymore. Und nicht mehr selbstgerecht sein. So last Sunday, letzten Sonntag, at the service, beim Gottesdienst, and the service before that, und auch bei dem Gottesdienst davor, I repented and forgave several people. Buße getan und habe verschiedenen Leuten vergeben. And especially one very specific person. Und da war da ganz speziell eine Person, that I stopped judging. Wo ich plötzlich dann aufgehört habe, sie zu richten. And that I don't even need to judge anymore. Und ich jetzt nicht mehr richten brauche. And? Und? God healed me. Gott hat mich geheilt. This week something happened. Diese Woche ist dann etwas passiert. Like 2 days after the second service. 2 Tage nach dem zweiten Gottesdienst. All of a sudden. Ganz plötzlich. Like in the twinkling of an eye. Wie mit einem Augenzwinkern. I got an incredible gift. Habe ich ein unglaubliches Geschenk bekommen. From a completely unexpected source. Aus einer völlig unerwarteten Quelle. Through which I was able to pay off all of my debts, including the mortgage on the house. Wodurch ich all meine Schulden begleichen konnte und selbst die Hypothek auf meinem Haus. As well as show kindness to several brothers and sisters. Es war mir auch möglich, einfach Freundlichkeiten verschiedenen Geschwistern zu erweisen. And so in good measure into God's kingdom. Und in einem guten Maß einfach in Gottes Reich einzusehen. And into the church. Und auch in die Gemeinde. And into the missions project. Und auch in die Missionsprojekte. In Liberia. In Liberia. All the glory to the Lord. Und Gott gebührt dafür alle Herrlichkeit. I just wonder, did God, How long did God wait to release that? Ich frage mich, wie lange hat Gott darauf gewartet, das freisetzen zu können? Maybe years. Vielleicht Jahre. Maybe months. Vielleicht Monate. When we repent of judging, wenn wir da Buße tun vom Richten, we will experience the quickest, werden wir das schnellste, most powerful, mächtigste and long-lasting effects in our life. Und andauerndste die andauerndste Wirkung we erleben in unserem Leben. Such a transformation, wir werden so eine Verwandlung mitmachen. Because there's blockage weil that is ja just suddenly gone. Blockaden gibt, die plötzlich weg sind. You know, in our shower just like never drained. Stell dir vor, da eine Dusche, wo der Abfluss nicht funktioniert. I took the screw off and I saw all these plastic things crisscrossing. Da habe ich dann das abgeschraubt und dann habe ich dann all diese Plastikteile gesehen, der Kreuz und Quer sind. All the hair is getting stuck. I took und a saw. Yeah, yeah, yeah, yeah. I cut three or four of them out and. Ich habe dann einen rausgesägt und plötzlich war alles weg. Blockage. Blockaden. I mean, it was like night and day. We had a different shower in like 5 minutes. In 5 Minuten hat man eine ganz andere Dusche. Gone. Blockage in the toilet. Blockaden in der Toilette. Have you ever seen your toilet bowl blocked? Habt ihr jemals gesehen, wie die Toilette verstopft how war? How the house starts to stink? Wie das ganze Haus stinkt? And how much just joy and freedom come when the toilet bowl just works? Wie viel Freude und like, wow! Blockage, blockage. Und darin besteht, wenn der Abfluss wieder rein ist. Blockage before God. Judging is the greatest blockage we could have in our life. Richten ist die größte Blockade, oder Abflussverstopfung, die wir in unserem Leben haben können. I'm on my way to praying for 1,000 people. Ich bin auf meinem Weg, für 1,000 Leute zu beten. I prayed for 25 so far. Ich habe es soweit für 25 gebetet. When I was at 19, already 4 people told me they were healed. Und bei 19 haben wir bereits 4 Leute gesagt, sie sind geheilt. That's never happened to me before. Das ist mir nie zuvor passiert. I pray for people, they never get healed. Ich habe für Leute gebetet, sie wurden nie geheilt. John 14, 12. Johannes 14, Vers 12. If anyone believes, wer auch immer glaubt, they will do the same things I did and greater things. Er wird die gleichen Werke tun, die ich getan habe, und gar größere. I am focusing on. Ich fokussiere mich jetzt. Removing blockage. Genau darauf, diese Blockaden zu entfernen. I'm constantly asking God. Indem ich ganz beständig Gott frage. Show me where I judge. Zeig mir doch da, wo ich gerichtet habe. I don't want it in my life. Ich möchte das nicht in meinem Leben haben. I want to get to 1,000 people. Ich möchte einfach diese 1,000 Leute erreichen. There was a guy outside begging this morning with some kind of a growth on his body. Heute früh war da ein Mann, der hat gebettelt und hatte irgendwie so etwas an seinem Körper. He was making so much money out there, probably had more money than our Spende. Da draußen so viel Geld gemacht, hat wahrscheinlich mehr als bei unserer Spende. We finally asked him, you know, just move along. I mean, you've probably made like, I don't know how much money already. Du kannst auch weitergehen, du hast wahrscheinlich so viel Geld schon gemacht. And then as I was getting in my car, I just got out of my car and went over to this guy. Und als dann in meinem Auto schon war, ging ich nochmal raus und ging zu ihm rüber. Laid my hand on his growth. Und hab dann meine Hand auf ihn gelegt. And just commanded it to leave in Jesus' name. Einfach, da war etwas am Körper und hab befohlen in Jesu Namen, dass es weggeht. If it leaves, he's gonna be mad. Und wenn es dann weg ist, dann wird er ärgerlich sein. That's how he makes his money. Weil das ist sein Geld macht. You know what? Wisst ihr was? Blockage. There's blockage in our lives. Da gibt's Blockaden in unserem Leben. I want to read you one more, and I'll start to close. Ich will noch eins vorlesen, dann werde ich abschließen. This came from a teenager. Von einem Jugendlichen. I just want to thank you for today's message. Ich möchte dir danken für die Botschaft von heute. It's 2 weeks ago. Vor 2 Wochen. I've often judged certain people or churches. Ich habe oftmals verschiedene Leute oder Gemeinden gerichtet. Because of bad experience. Weil ich schlechte Erfahrungen gesammelt because habe. Because I didn't like how they did things. Ich habe es nicht gemocht, wie sie da Dinge taten. For a very long time I have tried to come to peace. Und es hat lange Zeit angedauert, dass ich da versucht habe, Frieden zu finden. Because I knew all churches have one thing in common, worshiping God. Weil ich doch wusste, dass alle Gemeinden eins gemeinsam haben, dass sie doch Gott anbeten. And that this is the most important thing. Und dass das doch das Wichtigste but despite the fact, I kept judging them. Doch trotz dieser Tatsache habe ich einfach sie beständig gerichtet. I've also struggled with the question of of what I think about the Catholic Church. Und ich habe mit dieser Frage da mich abgemüht, was ich da über die katholische Kirche denken Where soll. Where I come from, there's a big conflict between Catholics and Protestants. Und wo ich herkomme, da gibt es große Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten. But here in school, I've helped with the music for the ecumenical service. Aber hier in der Schule konnte ich dann mit der Musik aushelfen für den ökumenischen Gottesdienst. I have friends that are Catholics. Ich habe Freunde, die Katholiken and sind. And I feel they are true believers. Und ich habe so das Gefühl, dass sie echte Gläubige sind. But I wasn't sure what to think. Und dann war ich mir gar nicht sicher, was ich darüber denken Today sollte. I finally found peace, bis ich schließlich Friede gefunden habe. Knowing that the Holy Spirit is everywhere. In dem Wissen, dass der Heilige Geist einfach überall ist. With Charismatics, die Charismatischen, with Conservatives, bei den Konservativen. And that we can learn from every church, wir können von allen Gemeinden etwas lernen. Even from churches that we are much different from. Und selbst von Gemeinden, gegenüber denen wir ganz anders sind. Okay, I want to show you a few verses and we'll close. Ich möchte ein paar Verse zeigen, dann möchten wir abschließen. I just want you to see this with your own eyes. This is the scripture. Ich möchte, dass ihr einfach mit eigenen Augen seht, die Schrift. Okay, Matthew 7, 23. Matthäus 7, Vers 23. Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Und dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. These are people who were doing all these miracles and Jesus said, I don't even know you. Das sind Leute, die haben all diese Wunder vollbracht. Und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht einmal. You practice lawlessness. Ihr übt euch in Gesetzlosigkeit. Anomia, no law. In Griechisch anomia, gesetzlos. Do you really think these people were praying over people and then going sleeping with prostitutes? Glaubt ihr wirklich, dass sie praktisch über Leuten gebetet haben und losgegangen sind mit Prostituierten I geschlafen just wonder, haben? I just wonder. Ich frage mich, if their sin was judging. Ob ihre Sünde vielmehr das Richten war. This is in the same chapter as verse 1. Das ist im gleichen Kapitel wie das Kapitel 1. Judge not, lest you be judged. Ihr richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. And the chapter ends with this verse. Und das Kapitel endet mit diesem Vers. Could it be that their sin was judging? Kann das sein, dass ihre Sünde in dem Richten bestand? They actually were moral people who just judged everybody? Sie waren höchst moralische Leute, die aber jeden Einzelnen gerichtet haben. I think the most lawless thing that we can do is judge. Ich glaube, das Gesetzloseste, was wir tun können, ist eben richten. It's worse than immorality. Ist schlimmer als Unzucht. It's worse than homosexuality. Ist schlimmer als Homosexualität. It's worse than robbing a bank. Ist schlimmer als eine Bank ausrauben. You usurp the authority of God. Du ergreifst einfach die And Autorität, die nur Gott zusteht. Next verse. Who are you? Wer bist du? Who are you? Wer bist denn to du? To judge the servant of another. Der den Hausknecht eines anderen Romans 14, 4. To his own master he will stand or fall, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht you zu halten. You judge the girl who came in, who's pregnant. Dieses Mädchen ist gerichtet worden von uns, die ja schwanger war. You judged her. Ihr habt sie gerichtet. But the Lord is going to make her stand. Aber der Herr wird sie aufrecht halten. Through his mercy and his grace. Durch seine Barmherzigkeit und Gnade. And he may just pour his grace upon her. Und er mag vielleicht einfach seine Gnade auf sie, auf ihr ausschütten. Like he did with Bathsheba. Wie das getan hat mit Bathsheba. David had all these wives. David hatte all diese Frauen. And one of them was going to be the great, great, great, great, great, great, great, great. Great-grandmother of the Messiah. Und eine würde dann die Großmutter sein vom Messias. But who shall we pick? Aber wen sollen wir da auswählen? Surely not Bathsheba. Also doch, no! Also Bathsheba. No. She's disqualified. Sie hat sich disqualifiziert. She's a sinner. Sie ist eine Sünderin. Not Bathsheba. Na, doch die Bathsheba nicht. Let's see who else is left. Wen haben wir denn noch? And God said, no. Nein. Bathsheba. Nein, yes, Bathsheba, the genau one die. Who committed adultery. Genau die, die yes, Ehebruch betrieben hat. Exactly that one. Ich habe genau sie erwählt. I want. Sie wollen. God can make them stand. Who are we to judge? Gott lässt sie aufrecht stehen. Let's go Wer further. Verse 5. Each person must be fully convinced in his own mind. Ein jeder aber sei in seinem eigenen Sinne völlig überzeugt. Next verse. 10. But you, why do you judge your brother? Du aber, was richtest du deinen Bruder? Why do you regard your brother with contempt? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Why do you look at the girl who's pregnant and say, hey, what's wrong with you? Aber warum schaust du da dieses Mädchen an, das schwanger ist? Was ist denn mit dir verkehrt? Are you jealous? Bist du eifersüchtig? Is this what you dream about? Like, ist das, wovon du träumst? Are you jealous that she did what you actually want to do? Bist du eifersüchtig, dass die einfach ausgeführt hat, was du gerne hättest tun instead wollen? Of having compassion, instead of having compassion and loving, anstatt einfach ein Mitgefühl zu zeigen, an acceptance, und sie anzunehmen, we will all stand before the judgment seat of God. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Next verse. So then each one of us will give an account of himself to God. Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. And when we stand before him, und wenn wir vor ihm stehen, and we've been judging people, und wenn wir Menschen gerichtet haben, we will be judged without mercy. Dann werden wir ohne Barmherzigkeit gerichtet werden. The way that we judged, we will be judged. In der Art und Weise, wie wir gerichtet haben, wird unser Gericht uns zufallen. Therefore, let us not judge one another. Also, lasst uns nun nicht mehr einander richten. Next verse. Verse 20. Do not tear down the work of God. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Judging tears down the work of God. Richten demoliert das Werk Gottes. And it makes the church across the world impotent. Und es macht die Gemeinde in der Welt einfach impotent. Next verse. We'll get into this next week. Wir kommen darauf nächste Woche zurück. Therefore you have no excuse, everyone who judges. Deshalb habt ihr keine Entschuldigung, jeder, der da richtet. Because for whatever you judge that person for. Denn worin du den anderen richtest, you do the same. Tust es doch dasselbe. Because we're all sinners. Weil wir alle Sünder sind. Don't you want to just be free of judging? Möchtest du nicht einfach frei sein von dem Richten? Let it go. Es einfach loslassen. I'm gonna have Mary come up and pray again. Ich möchte, dass die Mary einfach heraufkommt und wieder betet. And we're gonna close our eyes tonight. Wir werden heute Abend unsere Augen schließen. I don't want to know who's gonna stand. Ich möchte nicht wissen, wer da steht. Because I don't want to judge you. Denn ich möchte euch nicht richten. Because I don't trust my own heart. So weil ich meinem eigenen Herzen nicht vertraue. We're just gonna look at the cross tonight. Wir schauen auf das Herz, auf das Kreuz. And we're just gonna pray, and Mary's gonna pray. That God would just deliver us and heal us. Dass Gott uns einfach freisetzen möchte. And release a blessing in your life. Und heilen wird und in our church. Segen freisetzt. And in the city. In unserem Leben, in unserer Gemeinde, amen? In der Stadt und in dem ganzen Land. So before I pray, I'd like you to go and get the elements for the Lord's Supper. Bevor wir beten, ich möchte, dass ihr auch zum Abendmahl kommt. So right now you could go and get the elements and then go back to your seats and then we'll pray together. Ja, kommt, nehmt das Abendmahl und dann werden wir gemeinsam beten. Let's go before the Lord now. Treten wir vor den Herrn. If there's anybody here who has judged a church or an institution, wenn es jemanden gibt, der eine Gemeinde, eine Kirche, eine Institution gerichtet hat, Christians, andere Christen, or leaders, Christian leaders, oder christliche Leiter, just stand before the Lord. Nobody is looking. Bitte steh auf vor dem Herrn. Niemand schaut. Lord, we want to come clean before you. Herr, wir wollen einfach rein vor dich treten. And maybe this person or this organization made mistakes. Vielleicht hat diese Person oder diese Organisation Fehler gemacht. Right now we release them. Aber jetzt lassen sie einfach los. And we release our judgment of them. Und wir lassen einfach unser Richten los. I forgive them. Ich vergebe ihnen. I forgive the hurt they did to me. Ich vergebe ihnen einfach das Leid, was sie mir angetan haben. I forgive them for not representing God, you. Ich vergebe ihnen, dass sie Gott, dass sie dich, Vater, nicht repräsentiert haben. I forgive them for being human. Ich vergebe ihnen einfach, dass sie Menschen sind. And I bless them. Und hiermit segne ich sie. In Jesus' name. In Jesu Namen. And now I want to pray for all those who have judged those who have judged you. Und ich möchte für all die beten, die gerichtet haben, die andere gerichtet haben. Just stand. Steh einfach auf. Lord, it's so difficult to be unjustly judged. Herr, es ist so schwierig, einfach ungerechtfertigt gerichtet zu werden. You of all people know what that's like. Und du, mehr als alle anderen Menschen, weißt, wie das ist, ungerechtfertigt gerichtet zu werden. And you said that we should follow in your footsteps. Und du hast uns gesagt, dass wir in deinen Fußstapfen laufen sollen. That when you were on the cross, als du am Kreuz hingst, you did not retaliate. Hast du keine Vergeltung geübt. When they insulted you, you did not threaten. Als sie dich beleidigten, hast du sie nicht bedroht. But you entrusted yourself to the one who judges justly. Aber du hast dich dem anvertraut, der gerecht richtete. And we do the same. Und wir machen das Gleiche. We entrust ourselves to you, the one who judges justly, and you will bring us justice. Wir vertrauen uns dem an, der gerecht richtet und der uns unser Recht verschaffen wird. And we stop defending ourselves. Und wir hören auf, uns zu verteidigen. And we stop caring what people think about us. Und wir hören auf, uns darum Sorgen zu machen, was andere Leute von uns denken mögen. Because we care so much more about what you think of us. Weil wir so viel mehr uns um das kümmern oder das sehen wollen, was du von uns denkst. So we release the people who have judged us. So lassen wir diese Leute frei, die uns gerichtet haben. And we entrust them into you, your hands. Und wir geben sie in deine Hand. Bless them, let it go well with them. Segne sie, lass es einfach ihnen wohlergehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. And now I want to pray for all those who have been hurt in a relationship. Und ich möchte für alle beten, die irgendwie verletzt wurden, die sich wehgetan haben in Beziehungen. I want to pray for those who were cheated on by a partner. Ich möchte für die beten, die betrogen wurden von ihrem Partner. And you felt the rejection. Und du hast diese Ablehnung gespürt. And it's so hard for you to forgive. Und es fällt dir so schwer, das zu vergeben. Your ex-partner, your ex-husband, your ex-wife. Dein früherer Partner, dein Mann oder deine Frau. Your ex-boyfriend, your ex-girlfriend. Oder deine frühere Freundin oder dein früherer Freund. Holy Spirit, come right now and put your oil of healing into every heart here. Heiliger Geist, komme jetzt und gieße dein Salböl in eines jedes Herzen hier. Just put your hand on your heart. Lege einfach deine Hand auf dein Herz. And let forgiveness for this person flow from God through you to that person. Vergebung von Gott her durch dich zu dieser Person einfach fließen. Lord Jesus, I forgive them. Herr Jesus, ich vergebe ihnen. I forgive them for not loving me the way I loved them. Ich vergebe ihnen dafür, dass sie mich nicht so geliebt haben, wie ich sie geliebt habe. And I let them go. Und ich lasse sie los. I place them in your hand. Ich gebe sie in deine Hand. And I pray that you do well for their soul. Und ich bete, dass du ihnen einfach Gutes tust, ihrer Seele. I pray that you bless their future relationships. Und dass du ihre zukünftigen Beziehungen, dass du sie segnest. Bless their marriage. Segne ihre Ehen. Bless their children. Segne ihre Kinder. I release them. Und somit setze ich sie frei. In Jesus' name. In Jesu Namen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. And now I want to pray for those who maybe living in sin tonight. Ich möchte für die beten, die vielleicht heute in Sünde leben. You're sleeping around and you're not married. Du schläfst dich so durch die Betten und du bist aber nicht verheiratet. Or you're just with one person and but you're having sex before marriage. Oder vielleicht bist du nur mit einem Partner zusammen, einer Partnerin, aber du hast Sex vor der Ehe. And God does not want to withhold anything good from you. Und wir wollen dir sagen, dass Gott nichts Gutes dir vorenthalten möchte. But he wants your physical relationship to be without guilt and to be free. Aber er möchte, dass auch deine körperliche Beziehung einfach ohne Schuld und völlig frei ist. And that can't happen unless it's in the bounds of marriage. Und das kann nicht geschehen, sei denn, dass es einfach in einem Rahmen der Ehe sich befindet. Just confess before the Lord. Bekenne vor dem Herrn. He promises that if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Er sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. And just say before the Lord, I want to walk pure. Und sag es einfach vor dem Herrn, ich möchte rein wandeln. I want to save myself for my wedding day. Ich möchte mich einfach bewahren für meinen Hochzeitstag. And if it's already happened and you've confessed it, there is no condemnation. Und wenn es bereits geschehen ist, du es aber bekannt hast, dann gibt es da keine Verdammung. You are clean. Du bist rein. You are a virgin in God's eyes. Du bist eine Jungfrau in Gottes Augen. Receive it. Empfange das für dich. Now we want to take the bread. Wir wollen das Brot jetzt nehmen. And Jesus, we thank you. Und Jesus, wir danken dir. That your body was broken. Dass dein Leib zerbrochen wurde. So that we could have access into the holiest. Auf dass wir Zugang erhalten in das Allerheiligste. And we can come boldly to your throne of grace. Und wir können einmal freimütig kommen vor deinen Thron der Gnade. Because of your broken body. Weil du einmal zerschlagen wurdest für uns. And we receive this in thankfulness. Und wir empfangen das in Dankbarkeit. And in remembrance of you. Und in Erinnerung an dich. Thank you, Lord, for shedding your blood. Danke, Herr, dass du dein Blut vergossen hast. And because of that, we have been washed clean. Und deswegen sind wir reingewaschen. You have given us a robe of righteousness. Du hast uns einfach ein Gewand der Gerechtigkeit umgetan. Where all our sins have been paid for, forgiven, forgotten. Wo all die Sünden einfach bezahlt sind, vergessen sind, weg sind. And we rejoice. Und wir freuen uns darüber. And we can't thank you enough. Und wir können dir gar nicht genug danken dafür. Take this in his remembrance. Und nehmt es einfach in Erinnerung an ihn.